Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Over-Podcast. Dieses Mal im Angebot Shape of Water und der seidene Faden. The Toffer-Over. Zuallererst zu Shape of Water. Dieser Film hat ja nun am Sonntag die Trophäe für den besten Film abgeräumt. Und ja, da wollte ich dem Ganzen natürlich erst recht auf den Grund gehen. Ist das denn der beste Film des vergangenen Jahres? Natürlich ist sowas sowieso immer subjektiv, also diese Frage erübrigt sich eigentlich sowieso schon, denn das muss jeder für sich beurteilen und jeder sieht das auch natürlich anders. Worum geht es denn in diesem Shape of Water? Der Film spielt in den 60er Jahren, er spielt in einer in einer Versuchseinrichtung der Amerikaner, also einer Top-Secret-Basis, und unsere Hauptfigur ist Eliza. Eliza ist eine Putzfrau, die dort ja eben einfach so die Räumlichkeiten immer wieder wischt, und Eliza ist auch stumm, was sie natürlich auch irgendwo ideal macht für einen Job, bei dem man nichts ausplaudern darf, weil sie kann sprichwörtlich nicht reden. Und Eliza arbeitet dort so vor sich hin, ihre einzige Bezugsperson ist Zelda, eine andere Putzkraft, mit der versteht sie sich sehr gut, die beiden sind Freundinnen. Und Zelda achtet immer so ein bisschen auf sie, denn Eliza kommt auch mal zu spät zur Arbeit und solche Geschichten. Ja, und das Ganze ändert sich natürlich, dieses ganze alltägliche Leben von Eliza, als eines Tages ein neues, besonderes Subjekt in die Einrichtung gebracht wird. Und dieses besondere Subjekt ist eine Art Fischmonster, eine Fischkreatur, so groß wie ein Mensch, auf zwei Beinen stehend, kann aber nicht kommunizieren. Die Amerikaner wollen dieses Subjekt aus unterschiedlichen Gründen für sich nutzen und wollen es untersuchen und halten es eben deswegen dort gefangen für Untersuchungszwecke. Eliza entwickelt relativ schnell Gefühle für dieses Wesen und so ja, entsteht hier in Shape of Water eine etwas bizarre und etwas andere Liebesgeschichte zwischen ja, einer menschlichen Frau und einer Fischkreatur. Ja, das allein ist schon relativ sonderbar für den normalen Zuschauer vielleicht auch, aber der Film versucht es alles relativ zugänglich und simpel zu gestalten, sage ich jetzt mal, also rein von der Erzählweise, wird man jetzt hier nicht noch weiter vom Wagen geworfen, wenn man jetzt kein Problem mit diesem Setting hat. Das Ganze ist natürlich fantastisch angehaucht, das ist ja sowieso klar, eine Fischkreatur in dieser Art gibt es nicht. Das Ganze kann man auch etwas mehr genießen oder man kann Shape of Water an sich mehr wertschätzen, wenn man von Anfang an bedenkt, dass das ein Märchen ist und dieser Film auch eine märchenhafte Art hat, erzählt zu werden. Denn wie in jeder Geschichte gibt es nicht nur ein Liebespaar in einem Märchen, sondern es gibt natürlich auch immer einen Gegenspieler, einen Antagonisten. Und in diesem Film wird er ja dargestellt von Michael Shannon, ein Schauspieler, den ich sehr, sehr schätze seit vielen Jahren. Ich finde ihn sehr, sehr großartig schon seit Take Shelter. Take Shelter ist nach wie vor, finde ich, seine beste Darbietung. Ja, vielleicht noch ähnlich mit Zeiten des Aufruhrs zu vergleichen. Der ist auch wirklich großartig für Zeiten des Aufruhrs. Das war ein Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Und es war nicht Titanic, nein. Da wurde er, glaube ich, sogar in seiner Nebenrolle für den Oscar nominiert damals und war auch wirklich großartig. Ja, und jedenfalls, Michael Shannon mag ich sehr, sehr gerne. Michael Shannon spielt hier den Gegenspieler, den Bösen. Das kann man ganz geradeaus so von Anfang an sagen. Der Film verheimlicht diese Tatsache auch nicht besonders gut oder macht sich gar nicht die Mühe, das irgendwie zu verschleiern. Michael Shannon ist der ja, besondere Spezialagent, der in diese Basis geschickt wird, um diese Fischkreatur zu bewachen und sie ja vorzubereiten für ja, allerlei Experimente. Er geht dabei sehr sadistisch vor, er ist eindeutig der Gegenspieler, er hat nichts übrig für diese Kreatur auf einer menschlichen Ebene, er zeigt keine Empathie gegenüber dieser Kreatur. Und auf der anderen Seite des Spektrums haben wir eben Eliza, gespielt von Sally Hawkins, auch eine Schauspielerin, die wirklich großartige Darbietungen abliefert, trotzdem kennen sie viele nicht. Dabei war sie schon vor einigen Jahren, ich glaube 2008, schon mal für den Oscar nominiert für Happy Go Lucky. Und ja genau, hat seitdem immer wieder auch großartige Rollen gespielt. Zuletzt habe ich sie in Mordi gesehen, ein Film, zu dem ich keine Kritik damals gemacht habe, weil der Film selber jetzt nicht der absolute Oberknaller war. Der Film war teilweise auch ein bisschen anstrengend. Aber Sally Hawkins hat hier eine Künstlerin gespielt, die, ich glaube, in einer Art Muskelerkrankung leidet und deswegen sich immer schlechter bewegen kann, aber ganz, ganz einprägsame Bilder malt, eine wahre Geschichte. Und das hat sie großartig gespielt. Und ja, ihre nächste Rolle ist tatsächlich jetzt wieder eine Frau mit einer körperlichen Einschränkung, und zwar, dass sie eben nicht sprechen kann. Eliza ist ja stumm und so muss auch Sally Hawkins natürlich ihren ganzen Charakter ihre ganze Darbietung irgendwo sehr stark reduzieren und trotzdem, ja, als unsere Protagonistin versuchen, uns näher zu kommen, sodass wir auch wirklich für sie was empfinden und ihre Geschichte mit Spannung, mit ja, Erwartung verfolgen möchten. Und das gelingt Sally Hawkins absolut großartig. Sie ist eine wirklich gute Schauspielerin und sie ist uns von der ersten Szene an eigentlich nicht egal und ist auf jeden Fall auch eine besondere Figur. Das Wort besonders wird sicher öfter in diesem Podcast fallen, wenn ich über Shape of Water rede und vielleicht auch über den anderen Film, den ich noch besprechen möchte. Denn dieser Film ist Shape of Water von Guillermo del Toro, der eben jetzt auch beste Regie bei den Oscars gewonnen hat. Und Guillermo del Toro ist Mexikaner und macht schon seit vielen Jahren Filme und macht meistens relativ kommerzielle Sachen, die aber trotzdem einen ja, ganz eigenen persönlichen Stil haben. Er hat schon so seinen besonderen Stil, auf den ich später noch mehr eingehen werde. Wenn einem jetzt der Name von Del Toro nichts sagt, hat man vielleicht trotzdem ein, zwei Sachen von ihm gesehen. Am bekanntesten kommerziell sind wahrscheinlich seine Hellboy-Verfilmungen von den Hellboy-Comics. Das wird ja jetzt auch neu aufgelegt von jemand anderem. Pacific Rim vor einigen Jahren war auch ja, ein relativ großer Mainstream-Film. Den Film, den ich von Del Toro persönlich am meisten schätze, das ist auch für mich, auch nach Shape of Water, das kann ich jetzt einfach schon mal sagen, definitiv immer noch sein stärkstes Werk. Das ist Pans Labyrinth, El Laberinto del Fauno. Entschuldigt mein Spanisch, war wahrscheinlich jetzt nicht so großartig, aber so heißt der Film eben im Original. Und Pans Labyrinth eben verkörpert auch so ein bisschen, ist in gewisser Weise natürlich vom Genre sehr ähnlich wie Shape of Water. Es ist nämlich auch eine märchenhafte Erzählung. Und das Besondere bei Del Toro ist, dass er eigentlich oftmals fantastische Geschichten erzählt. Entweder sind das Fantasy-Märchen oder Science-Fiction im Sinne von Pacific Rim. Und was oft in seinen Filmen aber mit diesem eher ja, fröhlichen, leichten, ja fast kindlichen Genre vielleicht verbunden wird, ist aber, dass Del Toro es mit schon Härte und düsteren Momenten und Charakteren und auch Brutalität füllt und oder zumindest anreichert. Und das tut er auch definitiv bei Shape of Water, das kann man sagen. Der Film, wenn man jetzt hier wieder in Pros und Kontras reden will, hat ganz klar also natürlich auf der Pro-Seite eine märchenhafte Inszenierung und auch eine großartige Ausstattung. Also Del Toro ist immer ein Freund von real dargestellten Dingen, wenn wir jetzt mal Pacific Rim außen vor lassen. Immer wenn er Filme mit Monstern macht, und das macht er wirklich sehr, sehr oft, eben auch im Sinne von Hellboy oder eben Pans Labyrinth, wo ein Pan eben umherläuft, dann sind das immer alles plastische Dinge. Und das ist etwas, was ihm hoch angerechnet wird und was man auch wirklich hoch anrechnen muss. Denn dadurch werden seine Filme viel besser altert als vieles, was heute als State-of-the-Art CGI-Effekte verkauft wird. Das entwickelt sich immer weiter, dieser Bereich, diese Sachen werden irgendwann, und wenn es 20, 30 Jahre dauert, natürlich veraltet aussehen. Das wird Del Toro nicht passieren, denn er setzt immer auf praktische Kulissen meistens und vor allem auch auf praktische Kostüme, was wirklich besonders ist, wenn man von Monstern spricht. Denn das sind oft Dinge, wo wir uns wahrscheinlich einig wären, dass man die animieren muss. Wenn es komplexe Wesen sind, ist es schwierig, das Ganze in Make-up und Kostüm herzustellen, sodass es tatsächlich glaubwürdig aussieht und der Schauspieler sich darin auch immer noch ja, wirklich flexibel bewegen kann. Del Toro legt da immer sehr großen Wert drauf und es gelingt auch immer, immer wieder. Und so ist auch natürlich diese Fischkreatur in Shape of Water ja, wirklich da. Es ist keine Animation. Natürlich werden hier und da Effekte drüber gespielt. Aber es ist ein tatsächlicher Mensch in einem tatsächlichen ja, Gummianzug, der aber eben überhaupt nicht billig aussieht. Also diese Kreatur ist wirklich großartig gestaltet und sehr realistisch gehalten oder sehr nachvollziehbar. Und ja, also auch wieder hier großer Pluspunkt, was die Ausstattung dieses Films angeht, wie der ganze Film aussieht. Del Toro hat hier einen sehr märchenhaften, fantastischen Stil angelegt. Die ganze Wohnung von Eliza ist ganz eindeutig nicht der Realität entsprungen. Also das geht von der ganzen Ausstattung schon aus los. Auch die Farbgebung, alles ist immer sehr grün gehalten, eben Wasserfarben, dunkles Ozeangrün. Und ja, eben selbst die Einrichtung, in der sie arbeitet, das hat alles schon sehr klaren, auch fantastischen Stil. Und sehr detailreich und verspielt das Ganze. Also wirklich eine schöne und wirklich lebhafte Welt. Also auch wenn sie fantastisch angehaucht ist, fühlt sich diese Welt real an und so, als wenn man wirklich darin leben könnte. Und das ist sicher nicht so leicht, wenn man von Märchen spricht. Das ist eigentlich immer etwas, was schon eine gewisse Distanz zum Zuschauer hat. Und das gelingt ihm eigentlich hier sehr gut, dass es schon noch genug Referenzen auf unsere reale Welt gibt. So viel dazu, eben aus Kreaturendesign habe ich schon erwähnt, ist großartig. Und natürlich auch noch, die Musik ist wirklich sehr, sehr schön. Die von Alexandre Desplat, glaube ich, spricht man es aus, komponiert wurde. Auch das wiederum in einem Oscar ausgezeichnet. Ob das jetzt mein persönlicher Favorit bei den Oscar-Nominierungen war, da kommen wir vielleicht später noch dazu. aber natürlich trotzdem so oder so eine sehr schöne Musik und die sehr passend auch zu diesem Film ist. Ich kenne mich mit Musikinstrumenten wirklich schlecht aus. Ich kann da auch Sachen oft nicht einfach so raushören. Aber ich meine auch in diesem Film, ja, sowas wie, ich weiß nicht, Oboen oder so gehört zu haben. Also so diese bisschen gedämpften Musikinstrumente, die sehr gut passen würden, wenn man, ja, wenn man Musik unter Wasser hören würde. So klingt das manchmal bei diesem Soundtrack. Also auch das wirkt nicht zufällig und ist wirklich sehr liebevoll und sehr passend inszeniert, das Ganze im Gesamtkonzept. Was kann man denn sonst noch zu diesem Film sagen? Ist es denn der beste Film aller Zeiten, weil er jetzt der beste Film 2018 bei den Oscars geworden ist? Das würde ich definitiv nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich etwas konkret besser finde aus dem letzten Jahr. Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber man darf nicht zu viel erwarten. Das darf man eigentlich generell nicht bei solchen Filmen, die so ausgezeichnet werden. Und erst recht nicht hier. Denn dieser Film dauert knapp 2 Stunden. Und was man bei Shape of Water sagen muss, ist, dass die erste Hälfte, würde ich sogar sagen, ja, relativ standardisiert abläuft. Also die ganze erste Hälfte, da gibt es nichts, was einen überrascht oder so. Es gibt keinen Handlungsverlauf, der einem wirklich fremd oder vollkommen neu ist. Es gibt einzelne Elemente, die sehr liebevoll und auch sehr speziell sind und einen ganz eigenen, ja, Stil haben. Aber der reine Handlungsverlauf und auch die Entwicklung der Figuren ist sehr vorhersehbar. Also das fängt an bei einer sehr starken Schwarz-Weiß-Malerei. Also Michael Shannons Figur, dieser Spezialagent, der diese Fischkreatur betreuen soll, der ist natürlich, der ist der Antagonist und man lässt von der ersten Sekunde daran keinen Zweifel. Also er wird extrem negativ aufgeladen. Also man gibt ihm ganze Szenen, die nur dazu da sind, um zu zeigen, dass er ein schlechter und fieser Typ ist. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass ein Film, der teilweise so eine feinfühlige Botschaft hat und eine feinfühlige Herangehensweise an diese Botschaft mit dieser Liebesgeschichte zwischen ja, eben Eliza und der Fischkreatur, da dem gegenüber steht ein bisschen holzhackermäßig natürlich diese Figurenmalerei. Also eben sie ist die absolut gütige und immer nur gut und sie guckt auch immer sehr heilig rein, die Eliza. Und auf der anderen Seite ist eben Michael Shannons Figur, die vollkommen übertrieben fies ist und, also was heißt übertrieben? Vielleicht auch realistisch für die Zeit, aber es ist. Man sieht halt nicht mehr in ihm als einen ja, relativ zweidimensionalen, fiesen Charakter. Und Michael Shannon kann halt sehr viel mehr und er kann vor allem sehr gut komplexe Charaktere darstellen, die vielleicht auch manchmal ein bisschen unangenehm oder unsympathisch sind. Und er kann ihnen halt eine große Komplexität geben durch seine Darbietung. Und das tut diese Geschichte leider nicht. Also es ist weder der Dialog, ja, noch die Art, wie er in Szenen angelegt ist, geben ihm viel Raum. Also er ist ganz eindeutig in jeder Hinsicht der negative Part, sei es, dass er sexistisch ist, dass er rassistisch ist, dass er gewalttätig ist und brutal, unsensibel, also jeden negativen Charakterzug, den man sich gerade überlegen könnte, den vereint er auf sich. Und das ja, funktioniert leider nicht ganz so feinfühlig, wie ich es mir gewünscht hätte für diesen Film. Und ja, was bleibt hier sonst noch? Genau, die Schwarz-Weiß-Malerei, wenn man das noch erwähnen will. Es gibt noch eine Nebenfigur, den Michael Stuhlbarg, der ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, der in den letzten Jahren ja so ein bisschen das ist, was auch Sam Rockwell bei Three Billboards ist. Keiner kennt seinen Namen, aber er ist wirklich in allen möglichen Filmen drin. Ich glaube, allein nur in den Oscar-Filmen, das waren ja 9 Stück an der Zahl, die nominiert waren für bester Film. Und in 3 davon ist Michael Stuhlbarg zu sehen. Das ist total verrückt. Er ist, glaube ich, in Die Verlegerin noch. Und was war denn der dritte noch? Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Auf jeden Fall Die Verlegerin und eben Shape of Water. Und es gibt tatsächlich noch einen, in dem er ist. Und ich glaube, vielleicht sogar Die dunkelste Stunde mit Gary Oldman. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Schauspieler, der eben auch wiederum hier eine relativ zweidimensionale Figur spielt, was ein bisschen schade ist. Aber er bekommt schon mehr zu tun als Michael Shannon. Also, ja, ist wie gesagt relativ schade, dass es an der Front nicht so komplex und so detailverliebt ist, wie es in der Ausstattung und dem Visuellen zum Beispiel definitiv ist. Es gibt daher auch manchmal Szenen, wo der Ton des Films sehr ja, grob und sehr unpassend gebrochen wird. Also das manifestiert sich vor allem in der Figur von Richard Jenkins, das ist der Nachbar von Eliza, mit dem sie eben Kontakt pflegt. Das ist so ihr einzig gütige Mensch in ihrem Leben, abseits ihrer Kollegin, abseits von Zelda. Und mit dem hat sie eben öfter mal zu tun. Der ist halt ein, ja, ein liebenswerter, bisschen schusseliger Künstler, der eben Bilder für Werbezwecke malt. Und Richard Jenkins ist ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich finde es auch immer toll, dass der so ganz unterschiedliche Sachen macht. der ist sich nicht zu schade für den albernsten Klamauk, den größten Blödsinn, aber genauso sieht man ihn auch in ernsthaften und komplexen Rollen. Und das finde ich sehr, sehr toll, dass der das so macht. Und eben, es ist ein guter Schauspieler. Seine Figur in Shape of Water ist leider ein Teil, der mich sehr gestört hat und den ich sehr zweidimensional fand, so sehr, dass ich ihn eben als nervig fand, auch an manchen Stellen. Also er hilft Eliza dann immer wieder, wenn es ja um Probleme geht in ihrem Leben. Und ja, er selber, ja, er dient als, mir ist klar, warum er in diesem Film ist. Er ist ein Paradebeispiel, ja, ein Aushängeschild für die Botschaft dieses Films. Aber dadurch, dass man ihn halt sehr zweidimensional hält und ihn dann auch noch so ein bisschen als den schusseligen, witzigen Part im Film inszenieren will, ja, das beißt sich für mich und das funktioniert für mich auch manchmal nicht so wirklich. Also meistens eigentlich. Und das ist sehr schade, weil es ein guter Schauspieler ist und ich auch verstehen kann, warum seine Figur existiert. Aber sie wird sehr, sehr oberflächlich und ja, eben teilweise auch als anstrengend inszeniert und man weiß manchmal nicht so ganz, ob es nicht auch genauso gut, ob der Film nicht auch genauso gut funktioniert hätte, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Ja, so viel dazu kann man jetzt sagen. Viel mehr ist eigentlich nicht möglich, ohne den Film zu spoilern. Eben unterm Strich ist Shape of Water ein Film, der großartig aussieht, der schön klingt, der auch definitiv eine Botschaft hat, die wichtig ist und universell Bestand hat. Und deswegen kann ich den Film an der Stelle auch empfehlen. Guckt ihn euch ruhig mal an. Was man natürlich wissen muss, ist, es ist ein Märchen, darauf muss man sich einlassen und darf hier nicht eine völlig realistische Welt erwarten. Es ist definitiv entfernt von unserer Welt, auch wenn sie den Ansatz hat, in unserer Welt zu spielen und auch ja nicht Jahreszahlen nennt, aber eine konkrete Ära im Grunde nennt durch ihren Stil, ja, durch seinen Stil der Film. Aber es ist nicht unsere Welt und es sind auch nicht unsere physikalischen Regeln zum Beispiel, zählen dann nicht so ganz. Und das muss man wissen und vor allem muss man eben auch wissen, dass Del Toros Stil hier definitiv auch noch sichtbar ist. Diese Paarung aus ja, märchenhafter, romantischer Inszenierung gepaart mit dieser ja, heftigen Brutalität, die er manchmal in seinen Filmen hat. Das ist aber der Part, der für mich sehr gut funktioniert. Also Shape of Water hat diese Stellen, die eben ja, fast kitschig übertrieben sind und setzt dann im Kontrast diese heftige Gewalt manchmal ein, die aber auch nicht. Die fühlt sich nicht unpassend an der Stelle, sondern ja, das Ganze wirkt dadurch noch stärker stilisiert, noch mehr ja, noch mehr überzogen eigentlich und unterstreicht den Märchencharakter eigentlich sogar noch mehr. Und es ist auch das, was eben Guillermo del Toros Filme ein bisschen einzigartig macht, dass er diese erstmal scheinbar unpassenden Elemente aus ja, verspielte Märchen mit so harter Brutalität dann paart. Das hat er aber drauf und das fühlt sich bei ihm auch organisch an, das hat er in anderen Filmen auch schon bewiesen. Also, mit so viel mehr kann ich hierzu wirklich nicht sagen, deswegen hier mal eine kurze Spoilerwarnung. Spoiler Warning. Was kann man zum Shape of Water noch sagen, was man nicht sagen sollte, bevor man den Film gesehen hat? Was ich eben vorher meinte mit dieser Schwarz-Weiß-Zeichnung auch der Figuren und auch der Brutalität. Eben Michael Shannon bekommt ja wirklich immer mehrfach Szenen in diesem Film, die ja völlig extrem sind. Also es geht ja los, dass er schon so Kleinigkeiten, dass er zur Toilette geht und sich die Hände danach nicht wäscht, weil es sei eine Charakterschwäche, wenn man sich sowohl vor als auch nach der Toilette sich die Hände wäscht. Und all diese kleinen Momente machen das Ganze natürlich sehr zweidimensional, weil man es ja gar nicht so übertreiben muss. Die deutsche Synchronisation hilft dabei natürlich auch nicht, weil Michael Shannon hat nicht immer die gleiche Stimme im Deutschen, was ich auch sehr schade finde. Und natürlich gibt man ihm hier eine dunkle, meist ja etwas bedrohlich wirkende Stimme. Die wird nicht nur für sowas hergenommen, dieser Synchronsprecher, aber so wie er ihn hier natürlich spricht, wirkt er überhaupt nicht positiv oder auch nur schon neutral. Und das ist oft das Problem mit deutschen Synchronstimmen, dass man nicht versucht, eine Stimme zu nehmen, die vielleicht einfach der des Originalschauspielers ähnelt, sondern man nimmt eine Stimme, die gleich so ein bisschen was über den Charakter, der gespielt wird, sagt. Und das finde ich eigentlich oft ein bisschen blöd, wenn man dadurch auch Sachen vorwegnimmt und auf eine falsche Art und Weise auch den Zuschauer beeinflusst. Und ja, also das fand ich ein bisschen merkwürdig. Was natürlich wieder positiv herauszuheben ist, auch wenn es ein bisschen bizarr klingt, ist eben ja, diese hyperstilisierte Gewalt, die Del Toro hat, das auch Tarantino hat das drin, aber eben auch hier bei Shape of Water passt es schon irgendwie zusammen. Es ist eklig absolut an manchen Stellen, also vor allem, wenn sich Michael Shannon seine eigenen Finger abreißt, widerliche Szene. Ich habe im Kino mehrere Leute gesehen, die sich wegdrehen mussten. Ich war auch kurz davor, also lecker war die Sache wirklich nicht. Aber genau das macht natürlich irgendwo seine Filme auch aus. Dieser harte Kontrast manchmal, der auch so ein bisschen unverhältnismäßig wirkt, aber genau dadurch einen ja auch mal ein bisschen ja, hochreißt aus dem gemütlichen Kinositz. Insofern hat das sehr, sehr gut gepasst. Auch an anderen Stellen wird ja der Realismus eindeutig nicht beachtet, wie in der Badeszene in ihrem Badezimmer von Eliza, wo dann so langsam überall am Rand am Türrahmen das Wasser rausläuft, was ja völlig unrealistisch ist, wenn man bedenkt, dass das ganze Badezimmer selbst aber mit Wasser vollläuft in der Zeit. Also, es ist ein bisschen. Also, Del Toro macht mit Shape of Water einen Film, den ich persönlich eher von einem Tim Burton erwartet hätte, hätte Tim Burton konsequent weiter gute Sachen gemacht. Tim Burton entwickelt sich leider in den letzten, im letzten Jahrzehnt zu einem Regisseur, der nur noch leider eine Kopie von sich selbst ist und keine gute. Und Del Toro macht eigentlich das weiter, was ich an Tim Burton mal geschätzt habe. Eben diesen Mut zu einer bizarren Geschichte auch, denn Shape of Water fordert definitiv gewisse Zuschauer sicher heraus, indem es sagt, hey, hier ist ein Fisch und eine Frau und die haben eine Liebesbeziehung und mit allem, was dazugehört, also auch mit Sexualität. Und das ist natürlich etwas unverhältnismäßig für viele, vor allem wenn sie ein Märchen gucken. Märchen sind eher unschuldig, es wird immer alles eher durch die Blume gesprochen und das macht Del Toro hier trotzdem nicht. Also das geht ja schon los dabei, bei der Selbstbefriedigung, die Eliza zu Beginn des Films schon in der Badewanne betreibt. Und das zeigt er ja auch volle Kanne und scheut sich da auch nicht. Also gerade wenn man bedenkt, dass das ein Film ist, der ein amerikanisches Publikum ansprechen soll, ist der Film definitiv nicht prüde. Und eben, diese Elemente widersprechen natürlich dem Märchen irgendwo. Und ja, diese Mischung ist natürlich das, was es interessant macht. Also auch das ist ein klarer Pluspunkt. Unterm Strich muss ich halt leider sagen, dass die erste Stunde sehr, sehr vorhersehbar für mich war. Also es war mir von Anfang an immer eigentlich klar, alles was passiert ist, ich hätte jetzt nicht konkret die Szenen und ihren Ablauf vorhersagen können, aber jede Entwicklung, die eine Figur durchmacht oder die Art, wie eine Figur durch eine Szene sich hindurchspielt und was passiert, war für mich halt nie überraschend oder war für mich nie spannend, weil für mich das immer sehr klar war. Also die erste Stunde ist wirklich komplett so und ich würde wirklich sagen, erst die letzte halbe Stunde ist das, wo dieser Film einen richtig Fahrt aufnimmt, wo er nicht nur spannend wird, sondern wo auch die Figuren ja mehr herausgefordert werden und getestet werden. Und das ist der Teil, der auch wirklich gut funktioniert. Also der Film lässt einen definitiv mit einer sehr guten Note zurück, was immer sehr vorteilhaft ist. Lieber ist natürlich ein Film die erste Stunde etwas lahm oder etwas platt und dreht dafür am Ende richtig auf, weil das ist das Letzte, was man an Eindrücken sammelt. Und das macht Shape of Water insofern schon sehr richtig. Ist es der beste Film des Jahres? Das liegt sowieso bei jedem selbst. Ich finde jetzt nicht, dass es ein Film ist, der, keine Ahnung, in den nächsten 30 Jahren noch groß diskutiert wird. Was er definitiv haben wird, auch in 30 Jahren noch, ist ein unglaublicher visueller Stil, der auch in 30 Jahren noch toll aussehen wird, weil Del Toro eben praktisch arbeitet mit Miniaturen, mit Kostümen, mit all dem Zeug, was halt wirklich da ist, womit auch Schauspieler wirklich dann interagieren können. Und das ist ein riesen Pluspunkt, ein riesen Vorteil. Also unterm Strich kann man sich auf jeden Fall Shape of Water ansehen, wenn man ein Märchen sehen möchte, das einen auch manchmal in seinen Sehgewohnheiten vielleicht ein bisschen herausfordert, ein bisschen ungewöhnlich ist. Und ja, solange man nicht ein zu krasses Problem mit gewissen kurzen, brutalen Einlagen hat, wird man bei Shape of Water ja schon nicht allzu sehr leiden müssen, wenn man das mal so sagen möchte. Nun zu Der seidene Faden. Was ist das denn für ein Film? Die meisten werden diesen Film wahrscheinlich komplett verpasst haben, werden auch keine Trailer dazu gesehen haben. Das ist wirklich ein Film, der absolut ins Arthouse-Kino gehört und auch dort zu Hause ist. Das sind Filme, die sein Regisseur auch immer wieder macht. Das ist nämlich Paul Thomas Anderson. Und der macht eigentlich immer so Filme, die ganz klein Arthouse-Kino sind. Und das ist für mich auch so die Definition von Arthouse. Denn Arthouse ist nicht oft automatisch ein kleines, popliges Budget und alles wirkt total indie und ja, improvisiert. Das ist eigentlich überhaupt nicht. Arthouse ist ein Film, der ein gewisses Budget hat, aber eben definitiv nicht das gesamte breite Publikum abholen will und vielleicht auch mal provozieren will und auch mal eine Geschichte erzählen will, die ein bisschen ungewöhnlich ist in der Art, wie sie erzählt wird. Und das tut Paul Thomas Anderson immer wieder. Das ist ein Regisseur, den ich sehr, sehr gern mag. Ich schätze deswegen nicht alle von seinen Filmen gleichermaßen. Es gibt manche von seinen Werken, die ich extrem großartig finde, wie Magnolia zum Beispiel oder There Will Be Blood. Wirklich starke Werke. Aber dann gibt es auch Sachen wie zuletzt, oder nicht zuletzt, zuletzt hat er Inherent Vice gemacht. Das war ein Film, den habe ich so mit gemischten Gefühlen angeguckt. Da gab es Sachen und Elemente, die ich sehr gut fand. Und dann gab es Dinge, ja, die den Film eher ein bisschen langweilig gemacht haben. Davor hat er The Master gemacht mit Philip Seymour Hoffman, ja, eine seiner letzten Darbietungen. Und ja, The Master war so ein Film, der hat mich zum Beispiel gar nicht abgeholt. Der hat mich schon verstört, und das wollte der Film sicher auch irgendwo. Er war sehr unangenehm anzusehen, aber kein Film, den ich nochmal sehen möchte und auch kein Film, den ich mir jetzt in meine Sammlung holen würde, weil ich nach mehrmaligem Sehen da noch mehr herausziehen kann oder das ein Film ist, der mich immer wieder bewegt. Also deswegen, Paul Thomas Anderson macht nicht nur Meisterwerke in meinen Augen, aber wenn er eins macht, dann ist es wirklich was, worüber ich nachdenken kann und wo wirklich großartige filmische Elemente vor allem drin sind. Also es ist ein Regisseur, der wirklich, gerade was Schauspieler angeht, richtig stark abliefert, der sehr lange Szenen oft dreht und da auch seinen Schauspielern dafür eben dann sehr viel Raum gibt, damit die wirklich mal spielen können. Also ich bin selber kein Schauspieler und ich habe keine Ahnung, wie es an seinem Set abläuft. Aber wenn ich seine Filme sehe, denke ich mir oft, das ist wahrscheinlich für einen Schauspieler angenehm, wenn er eher so in die Richtung Theater denkt. Denn er kriegt eben Raum und Luft zu spielen. Und es werden nicht immer gleich so 3 Sekunden Takes nur gemacht und es wird nicht immer hin und her geschnitten, sondern die Kamera bleibt lange auf jedem Darsteller. Eben jede kleine Mikroexpression der Gesichter ist zu erkennen. Und das macht Paul Thomas Anderson immer wieder. In den letzten Jahren werden seine Filme eben eher ein bisschen ruhiger. Es sind immer Period Pieces, also es geht meistens nicht um die Gegenwart, sondern eben, jetzt glaube ich schon zum zweiten Mal, um die 50er Jahre. Und ja, worum geht es in Der Seidene Faden oder zu Englisch auch The Phantom Thread? Es geht um einen Modedesigner, das ist Woodcock, ist der Name, Reynolds Woodcock. Und eben, er hat ein eigenes Modehaus und gestaltet eben wirklich maßgeschnittene Kleider für Frauen, hat wahrscheinlich auch männliche Kunden und macht Anzüge, weiß ich nicht, sieht man nie. Hauptsächlich ist er für seine Kleider berühmt oder vielleicht macht er auch wirklich nur die. Und ja, ist ein exzentrischer Mann auf jeden Fall. Der ganze Film ist auch irgendwo, ja, eben erzählt so ein bisschen einfach das Leben von Künstlern, die einen sehr eigenen Stil haben und dadurch kommt auch meistens ein eigener Charakter hinzu. Nicht, dass ich das für mich selber beanspruchen wollen würde, aber ich habe mich in dem Film schon irgendwo, findet man sich doch auch wieder. Wenn man jemand ist, der gerne auch mal kreativ wird oder kreativ arbeiten möchte, gibt es sicher für jeden, der auch nur schon zu Hause ganz gerne mal malt oder sonst was in der Richtung tut, gibt es sicher auch mal ein Element, wo man sich irgendwo vielleicht wiedererkennt in der Figur von Reynolds Woodcock. Meistens natürlich nur in Spuren. Denn Reynolds Woodcock ist definitiv ein sehr extravaganter und sehr spezieller Charakter. Und natürlich treibt er irgendwo das alles auf die Spitze, was man Künstlern nachsagt. Oder ja, was man an ihm beobachten kann. Aber darum geht es eben hauptsächlich um dieses Leben dieses Künstlers und wie es sich verändert, ja, wenn andere Menschen in sein Leben treten. Hauptsächlich lebt er eben in alleine. Seine Schwester Cyril, heißt sie genau, Cyril, ist eben seine rechte Hand in seinem Modeunternehmen, macht, glaube ich, hauptsächlich das ganze Organisatorische für ihn und er gestaltet eben die Kleider. Immer wieder hat er natürlich Frauengeschichten, bietet sich natürlich auch an, wenn man für Frauen Kleider gestaltet. Das ist sicher kein schlechtes ja, Aushängeschild, was man sich da umhängen kann, wenn man seiner Angebeteten maßgeschneiderte Kleider macht. Ich glaube, das ist schon eine relativ schöne Liebeserklärung und da fühlt sich wahrscheinlich jede Frau geschmeichelt, wenn sie ja in solche Gunst nutzen kann. Und so hat eben Reynolds Woodcock immer wieder Frauen um sich. Wir bekommen das von Anfang an im Film mit. Und ja, sein Leben ändert sich dann natürlich schon ein bisschen. Er ist eigentlich, ja, überzeugter Junggeselle, doch dann tritt Alma in sein Leben, gespielt von Vicky Creeps, eine Schauspielerin, die ich gar nicht kannte, obwohl sie schon immer wieder was gemacht hat, auch unter anderem in einem Tatort scheinbar zu sehen war. Und ich habe selber auch schon Filme gesehen mit ihr, unter anderem Colonia Dignidad war sie drin. Ich erinnere mich überhaupt nicht an sie. Sie hat auch ein relativ krasses Allerweltsgesicht. Aber hier spielt sie eben die ja, entscheidende Hauptrolle neben dem großen Daniel Day-Lewis, der eben Reynolds Woodcock spielt und ja, während der bzw. nach den Dreharbeiten angekündigt hat, dass das hier seine letzte schauspielerische Darbietung ist. Daniel Day-Lewis ist ein Name, jeder, der auch nur ansatzweise Arthouse-Kino mag, kennt diesen Namen und weiß, wer dieser Schauspieler ist. Er hat, glaube ich, mittlerweile drei Oscars gewonnen als bester Hauptdarsteller. Und das auch wirklich völlig zu Recht. Daniel Day-Lewis ist wirklich die Definition eines Method Actors. Also selbst ein Christian Bale kann sich da noch eine Scheibe abschneiden und das soll schon was heißen. Denn der geht wirklich vollkommen in seinen Figuren auf. Also was der für seine Rollen unternimmt, das kann man gerne nachlesen, ist völlig absurd. Ich weiß noch, für meinen linker Fuß, da spielt er eben einen körperlich Behinderten. Und ja, er hat das im Grunde nicht gespielt, sondern hat sich wirklich immer wieder so verrenkt für diese Rolle, dass er tatsächlich körperliche ja, Beeinträchtigungen dadurch erlitten hat. Also der geht da schon wirklich volle Kanne ran. Und vielleicht ist das jetzt auch der Grund, warum er sagt, jetzt reicht's, jetzt bin ich fertig, weil der seine Rollen, glaube ich, schon immer sehr persönlich nimmt und die ihn nicht kalt lassen und ihn wahrscheinlich auch bei diesen Dreharbeiten irgendwas an seiner Figur Reynolds Woodcock ja, begleitet hat und vielleicht auch nicht losgelassen hat. Aber ja, so viel zum Casting. Diese beiden sind die Hauptfiguren. Leslie Manville spielt die Schwester von Daniel Day-Lewis in diesem Film. Kannte ich auch nicht, sollte ich vielleicht kennen, weil es ist eine ältere Dame schon. Großartige Schauspielerin auch in diesem Film, war nicht zu Unrecht auch hier für die beste Nebendarstellerin der Oscars dieses Jahr nominiert. Also auch die ist wirklich, wirklich stark. Und im Grunde sind das so die drei Figuren, die hier wirklich eine Rolle spielen. Und es geht eben vor allem das Miteinander, ja, oder das ja, Untereinander von Alma und Reynolds, ja, die Beziehung, die da entsteht und wie sie mit ihm umgeht als Künstler und wie schwierig es auch sein kann, mit einem Künstler zusammenzuleben. Und das macht der Film auf eine sehr feinfühlige Art und Weise oftmals. Gerade durch das Setting in den 50ern ist das natürlich alles ein bisschen der heutigen Zeit enthoben und natürlich irgendwo auch ja, abstrahiert, wie man heute vielleicht mit Künstlern umgehen würde oder Leute, die sehr extravagant auch sind oder ein bisschen speziell. Der Film zieht da deutlich feinere Parallelen, die man hineininterpretieren kann. Der Film sieht auch sehr schön aus, ist auch von der Farbgebung her wirklich ein toller Film. Ich habe es nicht mal nachgeschaut, aber der Film sah aus, als wenn er wirklich auf Film noch gedreht ist auch. Also es sind satte, warme Farben, helle Töne. Also ein Film, der nie beliebig aussieht, fast gemäldehaft an manchen Stellen. Und natürlich, die Ausstattung ist großartig, hat ohne Grund den Oscar für die besten Kostüme gewonnen. Denn die Kleider, die ein Reynolds Woodcock ja designt, geschneidert, gestaltet, das sind schon besondere Stücke und der ganze Film hat einen sehr eigenen und ja, sehr schön anzusehenden Look, wenn man es mal ganz oberflächlich sagen möchte. Ein weiterer Part, der auffällt bei diesem Film, ist die Musik. Ich habe es gerade vorher erst in Shape of Water erwähnt, dass ja Shape of Water ja den Oscar für die beste Filmmusik gewonnen hat von Alexandre Desplat. Und habe da so ein bisschen darauf hingewiesen, dass das vielleicht nicht mein persönlicher Favorit war, denn das ist tatsächlich der seidene Faden. Johnny Greenwood hat hier die Musik gemacht und der Film dauert 130 Minuten. Ich glaube, 90 Minuten Soundtrack sind in diesem Film verballert. Also viel, sehr, sehr viel. Ich bin nicht unbedingt immer ein Fan von zu viel Soundtrack in einem Film. Also gerade deutsche moderne Filme à la Til Schweiger, da wird alle 3 Minuten ein Popsong eingespielt, der dann gesamte Dialogszenen untermalt. Das finde ich oft sehr anstrengend, weil The Phantom Thread passt das irgendwie richtig gut rein, dass die immer so ein bisschen mitklimpert, die Musik. Und sie ist auch wirklich toll und also wunderschön anzuhören. Ich habe es mir tatsächlich danach auch immer wieder angehört. Es ist aber allerdings ein Soundtrack. Selbst Leute, die sagen, sie hören gern Soundtrack, wüsste ich nicht, ob sie sich das privat anhören könnten. Ich finde es sehr, sehr schön und ich hätte Johnny Greenwood den Oscar doch ein ganzes Stück noch mehr gegönnt als Alexandre Desplat. Beides großartige Werke, aber hier bei Der seidene Faden ist die Musik fast wie ein weiterer Charakter, der mitspielt. Also wirklich deutlich. Es ist so ein bisschen wie Sachen wie Star Wars, wo Filme, die ohne Musik nicht das wären, was sie sind. Und das geht mir bei Der seidene Faden auch so. Diese Musik macht ganz viel mit der Stimmung dieses Films und wie dieser Film auf uns wirkt. Aber was kann man zu diesem Film sonst noch sagen? Es ist ein bisschen schwierig, überhaupt von einem Plot zu reden, natürlich. Wenn es geht im Grunde nur darum, es geht im Grunde nur um Reynolds Woodcock und die Beziehung zu Alma und wie ihn das verändert und wie das auch sie verändert. Und inwiefern das auch natürlich eine ja, sehr interessante und vielleicht auch schwierige Beziehung ist, die die beiden führen. Wer Paul Thomas Anderson Filme kennt, weiß, dass seine Filme meistens irgendwo auch unangenehm sind. Von Twist will ich jetzt nicht direkt reden, aber schon meistens irgendwelche Elemente haben, die einen früher oder später hier und da auch mal ein bisschen aus der Bahn werfen oder auch als Zuschauer ein bisschen verstören sollen, denke ich mal. Und er hat auch immer eine gewisse oder meistens eine gewisse Portion Humor und Ironie in seinen Filmen auch. Also er nimmt sich selbst nicht zu ernst und er scheut nicht davor, auch seine Figuren mal hier und da ein bisschen nicht vorzuführen, aber doch ein bisschen die Ironie in ihrem irrationalen Handeln oder der irrationalen Situation, in der sie sich befinden, doch auch aufzuzeigen. Und das ist eine Gratwanderung, die Paul Thomas Anderson immer wieder vollführt, denn er kriegt es wirklich hin, dass etwas witzig sein kann, auf eine bizarre Art und Weise und eigentlich aber trotzdem, ja, gruselig oder traurig oder spannend sein kann. Also das kriegt er definitiv mal wieder hin, auch in seinen alten Werken. Boogie Nights zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Da geht es um die 70er Jahre und 80er Jahre Pornoindustrie. Und zum einen zeigt dieser Film zum Beispiel, ja, die Kälte und diese fehlende Emotion, die in diesem Business definitiv herrscht. Auf anderer Seite ist es trotzdem natürlich irgendwo auch witzig angehaucht. Und eben, dieser Spagat gelingt ihm da damals schon perfekt. Und das gelingt ihm auch definitiv wieder in der Seidene Faden. Also ich habe definitiv zwischendurch laut gelacht bei dem Film. Das klingt übertrieben, also erwartet jetzt keine Komödie in dem Sinne gleich, aber ich habe mich immer wieder köstlich unterhalten gefühlt von ja, der Art und auch von den Dialogen, die diese Leute haben. Also ich meine, der Film beginnt mit Reynolds Woodcock am Küchentisch und seine aktuelle Gespielin, seine aktuelle Liebhaberin, ja, konfrontiert ihn und will ja wohl mit ihm streiten, weil sie nicht zufrieden mit ihm ist. Und es ist auch nicht so, dass man sie nicht nachvollziehen kann. Schon in der ersten Szene ist einem klar, dass er wahrscheinlich ein relativ schwieriger Zeitgenosse ist. Aber während sie anfängt, einen kleinen Streit vom Zaun zu brechen, reagiert er nur mit dem Satz: Ich habe heute einfach keine Zeit für eine Konfrontation. Es geht nicht. Ich kann meinen Tag nicht mit einer Konfrontation beginnen. Und solche Dialoge und auch so eine Art von Reaktion, diese extravagante Art, die Daniel Day-Lewis natürlich perfekt verkörpert, das ist natürlich zum Schmunzeln auch an vielen Stellen. Und eben Daniel Day-Lewis, was soll man sagen? Er geht natürlich wieder voll und ganz in seiner Figur auf. Also ich sehe tatsächlich nicht mehr diesen Schauspieler dann, sondern es ist wirklich Reynolds Woodcock, dieser leicht exzentrische und verspulte ja, Modedesigner. Also das ist einfach eine großartige Leistung. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich glaube ihm nicht so ganz, dass es seine letzte Darbietung wird. In ein paar Jahren kriegt er wieder Lust und wird das auch wieder machen. Und eben ist dann auch wieder zurück am Set. Ich kann es mir einfach noch nicht vorstellen. Das ist einfach nicht zu glauben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Der Mann wirkt nicht alt oder gebrechlich. Das kann nicht der Grund sein. Also das Einzige, was vielleicht eben dann es wohl wahr ist, dass ihn irgendwas sehr persönlich ja, begleitet oder betroffen hat an dieser letzten Darbietung jetzt. Da muss man sich selber ein Bild machen, ob man das irgendwo auch drin sehen kann oder nachvollziehen kann. Ich kann es eigentlich nicht so ganz. Also er spielt das sehr, sehr gut. Aber ich würde meinen, dass er Figuren gespielt hat, die noch schwerer abzuschütteln waren vielleicht. Und deswegen, ja, mal sehen, ob Daniel Day-Lewis wirklich jetzt im Ruhestand bleibt. Ich glaube es eher nicht. Unterm Strich kann ich zu der Seidene Faden echt nicht so viel mehr sagen. Es ist definitiv ein Film, der ist nicht für jeden. Also das kann man, glaube ich, sagen und das kann man glaub, auch feststellen aus dem, was ich erzählt habe. Modeindustrie kann man nicht sagen, sondern Modebranche, Modedesigner in den 50er Jahren. Ja, eben, es geht auch um eine Beziehung. Irgendwo um das Privatleben dieses Künstlers und irgendwo auch um ein feines Porträt, eben von einem sehr komplexen und ja, eigenartigen Charakter. Und der Film dauert auch über 2 Stunden. Also der Film hat eine Länge, die, also manche Szenen sind sehr lang und ich finde sie aber gerade im Nachhinein überhaupt nicht unnötig lang. Also ein Shape of Water, der hat eine erste Hälfte, die ein bisschen sich zieht. Bei der Seidene Faden wüsste ich nicht so richtig, wo ich da eine Schere anlege. Der Film dauert über 2 Stunden und der braucht die Zeit, auch der braucht diese Länge. Damit kann der Film erst richtig atmen. Und ja, ich habe den Film mittlerweile, glaube ich, 3-mal gesehen und ich habe tatsächlich auch beim jedem Mal nochmal eine neue Facette entdeckt, sogar neue Interpretationen für mich, wie ich den Film für mich sehe. Und das zeigt einem, dass Paul Thomas Anderson hier schon ein starkes Werk geschaffen hat. Trotz allem ist es schwierig, diesen Film zu empfehlen. Ich würde ihn, glaube ich, niemandem empfehlen, der gerne ein Drama hat, wo es auch einen Höhepunkt gibt und eine Eskalation und solche Sachen. Das ist alles schwer in der Seidene Faden zu finden. Das ist ein Film, der eben einfach seine Figuren beobachtet und ihnen auch die Zeit gibt, sich zu entfalten. Und der Zuschauer ist gefragt, hier die feinen Nuancen und die Zwischentöne zu sehen. Der Film sagt uns nicht, wer hier der Gute und der Böse ist oder wer sich hier richtig und wer falsch hält in jedem Moment, sondern irgendwo, ja, ist das Leben und sind vor allem soziale Beziehungen deutlich komplexer, als es Filme oft tun. Also in der Hinsicht bildet der Seidene Faden auch einen starken Kontrast zu Shape of Water. Und ist ein Film, der mich auf Dauer mehr beschäftigen und begleiten wird, als es Shape of Water getan hat, auf jeden Fall. Aber unterm Strich, ja, der seidene Faden, es ist schwierig, ihn zu empfehlen. Es ist was für Leute, die sich ganz bewusst Arthouse geben wollen, die sich ganz bewusst Filmkunst geben wollen, die auch dann Freude daran haben, mal eben mal wirklich Schauspieler in Aktion zu erleben. Also es gibt eine sehr, sehr tolle Szene am, ja, Dinner Table am Abend, beim Abendessen zwischen Reynolds und Alma, wo die beiden sich streiten. So viel kann man sagen. Das ist kein Spoiler. Also man merkt, glaube ich, von Anfang an, dass diese Beziehung zwischen den beiden durch Höhen und Tiefen geprägt ist. Und dieser Moment ist definitiv ein sehr starker Tiefpunkt irgendwo auch für diese Beziehung von den beiden oder zumindest ein stärkerer Eskalationspunkt. Und die Art, wie die beiden spielen, auch die Dialoge, ich habe es nicht recherchiert, aber es wirkt fast, als wenn man hier auch irgendwo Improvisation zugelassen hätte. Denn es wirkt sehr roh und es wirkt sehr natürlich, wie diese Menschen manchmal miteinander umgehen. Und eben, wie leicht es auch fällt, ja, Gefühle zu verletzen und wie schnell Menschen auch irgendwo sich angegriffen fühlen in ihrem Sein und ihrem Denken. Das zeigt der Film schon auch und das ist was, was man oft irgendwie ein bisschen unterschätzt in Filmen. Da bügelt sich immer alles wieder so glatt und alles hat so seinen Platz am Ende, aber in, ja, in Filmen von Paul Thomas Anderson ist es manchmal schwierig, manche Sachen so ein bisschen zu verarbeiten und hinter sich zu lassen. Und ja, also ich habe mich nicht gelangweilt in dem Film. Ihn zu empfehlen ist trotz allem schwierig. Wenn ihr mal wissen wollt, was Arthouse-Kino wirklich ist, dann würde ich sagen, Der seidene Faden ist genau die richtige Wahl. Oder auch alles andere von Paul Thomas Anderson. Also Magnolia und Boogie Nights auf jeden Fall kann ich die beiden an dieser Stelle empfehlen. Und There Will Be Blood ist auch großartig. Auch Daniel Day-Lewis in der Hauptrolle ebenfalls wieder großartig, seine Darbietung. Also, das ist Arthouse-Kino at its best. Ist schon ein starkes Werk, was er hier hinterlassen hat, wieder der Paul Thomas Anderson. Und das ist kein alter Kerl. Also, das ist immer so witzig, wenn man seine Filme sieht, denkt man, man hat hier einen großen Altmeister auf dem Regiestuhl. Ich weiß nicht, wie alt Paul Thomas Anderson ist, wahrscheinlich gerade mal so 50 oder so. Wenn überhaupt. Und das ist unglaublich, was der Typ da immer wieder abliefert. So viel mehr kann ich zu The Phantom Thread, also der seidene Faden, nicht sagen, ohne zu spoilern. Ja, will ich auch gar nicht. Die zwei Sachen, die ich da jetzt gerne besprechen würde, unter der Spoiler-Kategorie, die können an der Stelle auch mal nicht gesagt sein. Das ist nicht so tragisch. Ja, das war's zu Der seidene Faden. Und das war's damit auch zu diesem Toffer-Podcast. Bis zum nächsten Mal. The top, the